nicht an solchen Lehren fehle, die stets mit Unverdrossenheit, mit Sanftmut und mit Lauterkeit an unser Herz das Wort von deiner Gnade legen. Erfülle sie mit deines Geistes Segen. Auch unser neuen Lehrer stärke du, dein Werk mit Freudigkeit zu treiben, auch bei des Amtes Last getrosten Mut zu bleiben. Den, welchen im Gefühl der Sündennot die Schrecken des Gesetzes treuen, mit deinem Troste zu erfreuen. Dem Irrenden, den eitler Wahn betürt, der jeden Zweifel will, Zweifel zu zerstreuen. Und wenn sein Vortrag ihn erweckt, ihn von der Bahn des Lasters schreckt, ihn auf der Tugend Wege leitet, so find er jedes Herz bereitet und einem guten Lande gleich, in das dir edle Same dringet und reiche Früchte